Hallo und herzlich willkommen im Jahr 2019. Hier sind immer noch die zwei fantastischen Medienstudenten. Es geht wieder los mit dem Langeweile-Podcast. Ich bin der Jona, da drüben sitzt der Thorsten am anderen Ende des Internets. Und damit begrüßen wir euch. Wir wissen noch nicht, ich weiß jetzt auch nicht, wo das jetzt hingeht. Ich bin Jona, das ist Thorsten, wir machen einen Podcast. Ich habe keine Ahnung, was ich rappe und kann nicht reimen. Aber man muss nicht reimen in einem Gedicht, das weiß man. Das habe ich gelernt in der dritten Klasse und habe es damals nicht verstanden. Ich habe es wirklich nie verstanden, warum man, also es gibt ja tatsächlich Gedichte, die einfach nicht auf einem Reim basieren. Und das habe ich nie verstanden. Ich dachte immer früher, ein Gedicht, alles was sich reimt, das ist ein Gedicht. Und alles was sich nicht reimt, ist kein Gedicht. Aber das stimmt nicht. Es gibt auch Gedichte, die reimen sich nicht. Ja. Also ich muss erstmal hier, also andersrum angefangen. Ich greife deinen streitbaren Punkt gleich noch auf, aber ich möchte dir doch jetzt sagen, ich habe jetzt die letzten 5 Wochen, habe ich mir gedacht, ich wie kann Thorsten, ich jetzt den. Ich will erstmal das Datum nennen und gucken, wie was im Mensa-Plan steht. Wie kann ich jetzt diesen wunderbaren Podcast im neuen Jahr jetzt einleiten? Ich dachte, neues Jahr, neues Ich, ja. Gute Vorsätze, ich habe Mindmaps gemacht, ich habe Studien angefertigt, um zu gucken, wie reagiert der Markt darauf, was wollen die Leute von mir? Und ich muss zugeben, genau das, was du jetzt gemacht hast, genauso hätte ich es jetzt auch gemacht. Also es war echt, du hast mir gerade leider die Sachen geklaut. Die Leute brauchen mehr Aktivität, meinst du? Oder worauf willst du hin? Ein bisschen mehr Schwung, ein bisschen mehr Kick? Ich finde einfach, dass es richtig gut ist, wenn wir so die ganze Zeit so auf ADHS hier rumrennen. So ein bisschen so Let's Play-mäßig. Yo, was geht ab, Leute? Heute sind wir wieder beim Langeweile-Podcast. Wir hören uns ein bisschen Sachen an. Aber ich hoffe, ihr seid live dabei, wenn wir uns hier abfeiern, wenn wir uns hier richtig ein abwedeln, damit halt die alle mitkommen. Und ich fange jetzt einfach mal direkt an, hier ein bisschen rumzulabern. Und ja. Ich glaube, das ist halt einfach mega, also entspannt halt auch dabei zuzuhören. Du, also, ich bin tatsächlich, ist mir das, ich habe irgendwie so verschiedene Seelen in meiner Brust. So zum einen halt, irgendwie dann so, das ist, glaube ich, auch eher Grumpy Jona, der dann eher so öfters halt die Fresse hält. Aber wenn er was sagt, dann ist es sehr, sehr aggressiv und sehr, sehr unangenehm. Und Leute hören weg, wenn ich Grumpy bin. Aber dann auch der, ey, ich bin aus irgendeinem unverständlichen Grund trotz dieser Welt gut gelaunt. Und lass es dann auch gerne raus. Und teile meine Freunde auch mit anderen Menschen, die dann vielleicht auch jetzt gerade vor ihren Hörgeräten sitzen, Hörgeräten? Und sich denken, hey, wow, jetzt bin ich auch gut gelaunt. Jetzt habe ich keine Langeweile mehr, dank des Langeweile-Podcasts. Das ist auch sehr komisch, ne? Heißt mit Langeweile-Podcast, aber dann sind die Leute trotzdem also entertained. Ja, immer wenn ich irgendwie sage, ja, ich mache einen Podcast, der heißt der Langeweile-Podcast. Der Langeweile-Podcast, bestimmt, weil ihr so langweilig seid, ne? Halt die Schnauze, du hast keine Ahnung von irgendwas. So. Genau. Jetzt einmal, also ich mein, jetzt wurde es einmal gesagt. Genau, jetzt mit der Reichweite, die wir haben, da können wir das auch einfacher machen. Wir können uns auch so ein bisschen zurücklehnen, würde ich jetzt sagen. Wir haben jetzt, letztes Jahr haben wir derbe abgeliefert, 20 Folgen oder 21 Folgen insgesamt veröffentlicht. Ja. Dann würde ich sagen, müssen wir dieses Jahr nicht so viele machen, so 2, 3, die nicht reichen. Mehr? Wir haben, warte, was hast du gesagt? 26? Also wir haben jetzt die Ausgabe streng genommen 27. Siehst du an, schau. Genau, wir haben aber bei Spotify, glaube ich, nur 21 veröffentlicht. Da gibt es noch so 5 Dinger, die wir irgendwo ganz unten die waren tief nicht gut in der genug. Schublade die waren nicht gut liegen genug. Haben. Wir haben ja ein gewisses Qualitätsverständnis, muss man dazu sagen. Wir haben auch ein Qualitätsmanagement in unseren Reihen. Genau. Der Thorsten, wollte ich gerade sagen. Ich wollte halt irgendeinen dummen 0815-Namen sagen, tatsächlich. Und was ist mir eingefallen? Ja. Der Name meines Podcast-Partners. Aber ganz wie zufrieden bist du mit dem Namen Thorsten? Das wollte ich dich schon länger mal fragen. Also stopp. Um das jetzt einfach nochmal hier alles abzuschließen, damit wir jetzt nicht hier genauso weitermachen, wie es letztes Jahr war. Also komplett durcheinander. Punkt 1. Herzlich willkommen beim Langeweile-Podcast. Es ist der 4. Januar. Ich hoffe, ihr hattet schönen Silvester. Punkt 2. Reimschema war auch überhaupt nie so richtig mein Thema, da habe ich mich auch nicht zurechtgefunden, generell was Gedichtsanalysen anging oder ist ja auch dann eher so eine künstlerische Sache, wie man Bilder analysiert und so, da bin ich auch nicht dahinter gekommen, wenn etwas sich nicht reimt, dann ist das für mich kein Reim, hat da nichts damit zu tun. Ich würde sagen, Elfchen, die gehen noch so gerade eben durch als Gedicht. Was? So, also sie sind aber ein Elfchen. Was ist das? Das ist also vom Schema her ist es so, dass du quasi anfängst mit einem Wort am Anfang, dann 2 darunter, dann 3 darunter, dann 4 darunter und zum Schluss nochmal ein Wort, was dann quasi eigentlich um ein Thema sich abhandelt. Zum Beispiel fängst du an mit Winter. weiße Weihnacht. Und dann kommen drei Wörter. Es schneit viel. Und dann vier Wörter. Das finde ich toll. Und dann kommt da drunter Jesu Geburt. Das ist doch kein Gedicht. Das ist ein Elfchen. Das habe ich gesagt, das ist noch, meine Güte. Oh mein Gott. Ich habe gerade noch, ja, ich hab grad noch du hast alles vollgereiert. Ich habe Nudeln gerade noch gegessen. Holy richtig, shit. Richtig schön mit Kidneybohnen und Paprika und ein bisschen Hackfleisch dazu, Zucchini und Feta. Sind richtig gut. Käse. Kidneybohnen sind richtig gut. Das ist ja eine der wenigen Proteinquellen, die man als Vegetarier so hat. Aber natürlich das Problem, jedes Bündchen ergibt einen Knall. Und genau. Um beim Reim zu bleiben, genau. Und das ist natürlich ein bisschen problematisch. Genau. Das hat mir schon so einige Situationen erschwert. Und aller guten Dinge sind drei. Der Name Thorsten, der hat mich früher, hat er mich echt so ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben. Aber irgendwie, warum? Ja, weiß ich nicht. Ich fand, das war voll der, also finde ich eigentlich immer noch, dass das ein Bauername ist. Aber ich habe mir dann einfach die richtigen Freunde ausgesucht. Ich habe dann einfach Freunde, die Uwe heißen und Hans. Ja, warte, pass auf. Wir sind, also ich habe ja, sag ich mal, in Anführungsstrichen einen größeren Freundeskreis. Wir sind so eine Fußballmannschaft, die quasi die seitdem Elf immer Freunde. Ja. Wir sind sogar 14 oder 15, wenn man es streng genommen sieht. Und da sind dann halt so Knallernamen dabei wie Axel, Lutz, Thomas, Ottmar, Otto. Also und ihr seid Thorsten auch, halt. Und ihr seid auch alles Geschwister, ne? Nee, das leider nicht. Cousins und Cousinen. Alles klar. Aber ihr bumst schon miteinander. Schon, es wird hart gefickt unter der Dusche. Eltern plus. Es bleibt kein Loch, was nicht gestopft wird. Geil. Ja, und deswegen komme ich mittlerweile, ist mir das, also ich mag den Namen, glaube ich, insgesamt nicht, aber irgendwie halt schon. Und ich komme damit klar. Klingt so ein bisschen nach Stockholm-Syndrom, dass man eigentlich Angst davon hat, aber sich dann mit dem Namen identifiziert, um halt mit dieser Situation überhaupt klarzukommen, dass man diesen Namen hat. Weißt du, was mir gerade klar wird? Ja. Wir haben ja hier im Podcast so einen Begriff für Frauen, die halt wirklich scheiße sind. Die nennen wir einfach Tanja. Und ja, weißt du, und weißt du, wie meine Eltern mich genannt hätten, wäre ich ein Mädchen gewesen? Tanja. Ja. Ohne Scheiß. Rate mal, wieso? Da fügt sich wieder alles zusammen. Mhm. Also es kommt alles zusammen. Es ergibt dann doch irgendwie Sinn, obwohl es vielleicht dann doch nicht so ganz so viel Sinn macht. Deswegen, ja. Nö, also insgesamt, im Moment ist es mir, also im Moment kann sich immer noch ändern. Es ist mir eigentlich ziemlich egal, was dann ist. Ich habe ja, wenn ich jetzt beim Fußballverein bleibe, habe ich ja eh 50.000 verschiedene Spitznamen gefühlt. Dann heiße ich, okay, Thorsten heiße ich eigentlich, aber dann bin ich als Spitzname Torben, Torbi, Torbiboy, Schnorb, Schnorbstar, Schnorben. Warum denn Schnorben? Also, hat sich alles so ergeben, aus Torben wurde Torbiboy. Evolution. Ja, es wird ein bisschen Evolution, dann wurde aus Torben wurde Schnorben, dann wurde Schnorbi, Schnorb, hat alles so eine, ja. Also, ich bin ja auch nicht, mit meinem Namen habe ich früher auch ein bisschen gekämpft, weil ich fand, zumindest als kleines Kind, also jetzt mittlerweile komplett egal irgendwie, aber als kleines Kind habe ich mal meinem Vater gesagt, dass ich den Namen doof finde. Weil das ist halt auch, oder ich habe heute auch noch Probleme, dass Leute halt einfach immer dann anstatt Herr Jona Drewes schreiben die Frau Jona Drewes, weil die denken, ich bin eine Frau wegen Jona. Das ist auch in England tatsächlich mehr ein Mädchenname. Ich glaube, in Deutschland eher ein Jungsname. Aber was denn mit den Jonah Brothers? Heißen die Jonah oder heißen die Jonah? Ja. Oder Jonas Brothers? Ich glaube, Jonah. Jonas Brothers? DJ. Tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber ich muss jetzt das nicht jetzt wieder. Dass du immer recht haben musst. Nein, das geht so nicht weiter. Ich habe eine Antwort, aber ich behalte sie für mich. Was hast du gesagt? Nee, jetzt musst du es auch sagen. Jetzt musst du es auch sagen. Jetzt will ich es auch wissen. Hatte ich recht? Warte, sag's nur, wenn ich recht hatte. Okay, sehr gut. Jonas Brothers. Sag ich doch. Ja. Aber generell natürlich ein Unisex-Name. Also. Genau. Ja. So wie Manfred oder Thorsten. Manfred, genau. Ein klassischer Unisex-Name. Ja. Ah. Was wollte ich jetzt nochmal sagen wegen Namen? Ach genau, stimmt. Und dann war ich ganz stolz darauf, wenn man bei Wikipedia gibt es ja jeden Bullshit und da kann ja auch jeder was reinschreiben. Deswegen ist Wikipedia immer auch die verlässlichste Quelle überhaupt. Aber Das, Wikipedia sagt mir, ja, also ja, das könnte auch sein, es das könnte. wird schon, das wird schon korrigiert und die Leute machen sich da schon viele Gedanken. Also ich würde jetzt, mach Wikipedia Ja. mal nicht klein. Mach mir hier jetzt nicht einen auf irgendwie, ich bin Mittelstufe-Lehrer und sag euch, dass ihr nicht aus Wikipedia zitieren könnt. Wikipedia ist eine wunderbare Quelle, um Quellen herauszubekommen. Weil bei jedem Wikipedia-Artikel steht ja auch immer deren Literatur. Und das ist meistens oder sehr oft dann schon so die Grundbasisliteratur. Also ideal, wenn man irgendwie mal mit einer Hausarbeit anfangen möchte. Kleiner Tipp von Produktiv-Jona. Genau, da stimme ich dir auf jeden Fall dazu. Was dann passiert, wenn man meinen Vornamen Thorsten googelt, ist dann quasi, dann spuckt er aus, dass es aus dem skandinavischen Raum, germanischen Raum kommt und abgeleitet wird von Thor, dem Gott des Donners und dem Gott von Marvel. Und Sten, was dann aus dem schwedischen Stein abgeleitet wird. Und im Endeffekt soll es dann sowas heißen, so hart wie Thors Hammer. Also, dass der Hammer quasi dann den Stein repräsentiert. Alles Ja, klar. was soll ich sagen? Und Weißt du, was Jona heißt? Jona steht für die Taube des Friedens. Die ja, guck. Taube, die aus der Arche herausgeflogen ist, um den Menschen von Bethlehem das neue Land zu zeigen. Ich glaube, ich Ja, so lief das, verwechsel, glaube ich, ab, glaube ich, ja. gerade zwei Geschichten in der Bibel und habe noch ein bisschen Mohammed und den Koran reingemischt. Aber im Prinzip weißt du, was ich meine. Die Taube, die wunderschöne Taube. Taube, Taube, Taube. Ich meine, ist ja auch ein schönes Symbol. Das kannst du dir dann auch als sehr innovatives Tattoo einfach mal. Ich wollte mir eine ganz lange Zeit mal so einen Wolf tätowieren. Ich weiß nicht wie. Ich dachte, das wäre Schade, super dass du es nicht cool. gemacht hast. Ja, aber Schade. ey, aber auch ein Wolf in cool. Also jetzt hier so Genau. am Unterarm wollte ich das machen. Oh, mega geil. Und dann aber nicht einfach so ein Wolf, sondern dann in so Crystal-mäßig. Weißt du, dass das so kristallförmig irgendwie skizziert ist, bis ich dann halt gemerkt habe, okay, den Scheiß hat irgendwie jeder. Also jeder Typ hat sich irgendwie mal einen Wolf tätowieren lassen. Und dann dachte ich, okay, ein Mandala vielleicht. Aber dann habe ich auch gemerkt, hat auch jeder. Und dann habe ich halt gedacht, naja, Leute, die sich tätowieren und Gedanken darüber machen, was für Tattoos sie tragen könnten, die bringen es zu nichts im Leben. Also Deswegen ich muss trage mich ich kein ja Tattoo. sowieso, ich glaube, das ist jetzt keine exklusive Position, die ich hier habe, aber ich muss mich hier echt mal als Tattoo-Nazi outen. Nazi im Sinne von, dass du es magst, oder? Das ist überhaupt nicht, nee, gar nicht meine Welt. Vor allem, weil man halt auch so oft seinen Geschmack wechselt wieder, ne? Also, ich glaube, jetzt mittlerweile hätte ich jetzt einen Wolf mir tätowiert, würde ich halt denken, ja. Wäre es mir eine Wow. Taube gewesen? Wär's eine Taube gewesen, wo ist der nächste Ja. Weglaser-Shop? Also im Endeffekt gilt natürlich, jeder kann natürlich selber entscheiden, was man mit seinem Körper macht. Und das Ja, ist ja und alles das. schön und gut. Aber bitte komm dann nicht um die Ecke und sag mir, dass du voll das innovative Tattoo mit einem Unendlichkeitszeichen, die unter den Arm gemacht hast, was dann die Verbundenheit zwischen dir und deinem Freund dann darstellt. Also Ja, sorry. zwei Unendlichkeitssymbole oder einfach eine 88. Ja, das wäre dann wiederum also mein Favorit. Ja, wenn sich ein Mädchen zwei Unendlichkeitssymbole tätowiert und alle denken, sie wären Nazi. Ja. Dabei hatte sie einfach nur schon zwei Hochzeiten. Exakt, ja. Das wär, oder halt auch so ein irgendwie so ein kleiner Vogel, der so Federn verliert und dann sind da noch irgendwie ein Musikschlüssel, obwohl sie überhaupt nichts mit Musik zu tun hat. Ja, das ist ganz, Ja. ganz, ganz schrecklich. Das ist The Rhythm of Her Life, Ich habe heute quasi. mit einem Typ hat mir heute erzählt, dass er, also du kennst ja bestimmt den Mythos, dass Salzstangen und Cola dabei helfen sollen, dass der Durchfall weggeht, wenn man Durchfall hat. Das kennst du doch bestimmt, oder? Hast du schon Jo, mal von erzähl mir gehört? mehr. So, und Ja. da hat mir ein Typ heute erzählt, dass er früher immer so getan hat, als hätte er Durchfall, damit er von seiner Mutter Salzstangen und Cola bekommt. Wo ich Jetzt mal er, wo ganz ich, ehrlich, wo ich erst dachte, haben wir das nicht alle schon mal gemacht? ja, wo ich, ja, das dachte ich auch erst, ey, okay, das ist clever. So, Salzstangen for free, okay, gut, kann man machen. Aber wie fakest du denn, dass du Durchfall hast? Das ist doch enorm schwierig. Ja, ich glaube, ich sag mal so, darum würde ich auch vielleicht gerne wissen, wie du generell so gefaked hast, krank zu sein. Aber Durchfall faken ist, also ich weiß ja nicht, also meine Mutter, die stand nie beim Kacken hinter mir. Noch nicht gut, so oft. Da scheiden sich dann vielleicht die Geister. Aber ich glaube, meine Mutter hätte nachgeguckt, wenn ich jede Woche ankomme mit, ey Mama, ich habe Durchfall, gib mir Salzstangen. So, ich glaube, irgendwann hätte sie mal geguckt, hast du wirklich Nein, du musst Durchfall? Es halt, du musst es halt dann, wirklich ja, dann brauchst du gut so ein, portionieren. Dann brauchst du so ein, oh, das ja, oder so ein Apfelpüriergerät. Eins von beidem. Du musst dich entscheiden. Ja, ja, was? Deins ist auch nicht viel, deine Lösung ist auch nicht viel besser. Wo willst du denn das lagern? Wenn du es erstmal, da musst du ja auch erstmal lagern, wenn du das portionieren willst. Und dann, ey, also, im Kühlschrank ist dann auch, ist auch ungünstig, weil wenn dann irgendwie deine kleine Schwester kommt und denkt, das ist ein Schokokuchen, haben wir alle ein Riesenproblem. Nee. Also ich habe früher nie gefaked, dass ich Durchfall oder sowas habe. Bei mir waren es dann immer solche Sachen wie, ja, ich habe Kopfschmerzen oder Bauchschmerzen. Ja. So etwas, was dann vielleicht so über 1-2 Tage dann halt ist und nicht halt direkt sowas Eskalatives wie, also, Diarrhö. Das ist mir dann doch etwas dann zu viel gewesen. Ich finde das Wort Diarrhö ist ganz schön. Diarrhö, ich dachte mal, das wäre eine Religion. Ja, also für einige vielleicht. Bestimmt. Also, ich möchte aber da keinem was ausreden. Ich habe aber auch tatsächlich viel, sehr, sehr viel so getan, als wäre ich krank. Ja, aber das war auch sowas, aber was war auch so, du musstest quasi auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war es immer so, ich musste quasi einen Grund haben. Also ich könnte nicht einfach sagen, ja, so Hartz-IV-mäßig, ich habe keinen Bock auf Schule. Nee, man muss schon mit dem Föhn genau über die Stirn gehen, um so zu tun, als hätte man Fieber. Oh, das ist, Alter, das ist Next Level Shit. Ja, das ist wirklich, das ist mir jetzt gerade eingefallen, das habe ich früher nie gemacht, aber warum nicht? Alter, das, Mann, warum? Ey, hätte ich damals schon einen Podcast mit dir gehabt und wäre dieser Moment damals schon gewesen. Aber ist das nicht, viel zu auffällig, dass man dann, wenn man den Föhn dann hat? Immer so, Mama, ich bin krank. Da bin ich wirklich ein bisschen dumm. Nee, also bei mir war es so, ich muss zugeben, ich habe eigentlich immer sehr viel Glück. Ich bin eigentlich nie krank. Und wenn ich dann quasi ein oder zweimal oder im Halbjahr dann gesagt, oder einmal im Halbjahr dann gesagt habe, ja, also mir geht's halt echt nicht gut, ich habe Bauchschmerzen, dann war das halt auch schon direkt glaubhaft. Da musste ich gar nicht irgendwie jetzt so fiebermesstechnisch irgendwie was machen. Und dann war es auch die große Kunst dabei, dann quasi nicht so krank zu spielen, als dass deine Mutter direkt einen Termin beim Arzt macht. Das ist dann halt stimmt, wieder. Das muss man abwägen. Weil dann, weil du willst ja, also du, der Grund, warum man krank spielt, ist ja eigentlich, weil man dann zu Hause bleiben kann, ausschläft und Fernsehen gucken kann. Das ist ja so eigentlich der Grund. Deswegen sind, Kopfschmerzen, ne? Ja, deswegen sind Kopfschmerzen auch gar nicht immer ganz so geil, weil du dann, wenn du Kopfschmerzen hast, also als du noch jünger warst zumindest, dann durftest du halt kein Fernsehen gucken. Echt? Und what? Doch, klar. Ja, also Kopfschmerzen, das kannst du doch nicht machen. Dann kannst du auch nicht die ganzen Bilder dann halt dir ansehen. Das ist dann scheiße. Ja. Deswegen musstest du halt dann taktisch da rangehen und dann sagen sie, aber Bauchschmerzen geht gar nicht. Bei Bauchschmerzen kannst du dann halt nicht alle Kekse essen oder musst sie halt heimlich essen, wenn die Eltern dann nicht da sind oder so. Aber es muss halt genau so leicht und locker sein, dass du halt nicht zum Arzt musst. Weil wenn du zum Arzt musst, dann musst du ja quasi direkt aufstehen und dann losgehen. Und das ist dann halt auch voll scheiße. Das stimmt. Ich glaube, Bauchschmerzen ist schon die beste Variante, die man sich aussuchen kann. Weil, ey, gut, dann verzichte ich vielleicht am Mittag auf das geile Stück Pizza, aber dafür kann ich den ganzen Morgen lang Videospiele zocken auf dem NES. Genau. Also das ist, glaube ich, ein Deal, den man machen kann. Ich habe das auch wirklich tatsächlich sehr, sehr oft gemacht, weil ich auch gerade so in der 5., 6. Klasse wirklich Schiss auch vor der Schule hatte. Also wirklich, das war super unangenehm. Gerade der Englischunterricht, weil ich war in der Grundschule, war ich immer richtig gut und hab nur Einsen geschrieben und Zweien, vielleicht mal eine Drei, aber sonst eigentlich immer nur gute Noten. Und dann die erste Note, die ich bekommen habe in der 5. Klasse, war in Englisch eine 5 und ich habe angefangen zu heulen, weil ich das so scheiße fand, weil ich das einfach nicht gewohnt war. Und eine fucking Heulsoße anscheinend. Ich wollte gerade sagen, du bist halt eher so dieser starke Kämpfertyp, den sowas einfach dann auch einfach motiviert, besser zu sein. Natürlich, ja. Mama, mir geht's schlecht, ich hab Durchfall. Hier, guck mal, mein purierte Scheiße. Ja, nee, ich hab wirklich öfters das Handtuch geschmissen und hab gedacht, ey, ich will nicht mehr zu dieser Schule. Das ist zu schlimm. Der Klassiker, ich zieh jetzt aus. Ja, das ist oft passiert. Auch bei, ich glaube, bei allen, auch bei meinen ganzen Geschwistern, die haben alle einmal irgendwann gedacht, ich hau jetzt ab. So, und meine Mutter will immer hinterherrennen, aber mein Vater meint allen, dass sie gehen. Ein fressendes Maul weniger, Kindergeld kriegen wir trotzdem. Ja. Win-win. Ja, Ach, es ist schon wieder so heiß in meinem Zimmer, es tut mir leid, aber es ist wirklich fucking heiß. Musst du die Heizung jetzt wieder runterdrehen, oder? Ja, ich habe sie schon komplett runtergedreht, aber naja, wenn die Hitze einmal im Raum ist, dann ist sie halt drin. Jetzt müsste ich ein Fenster aufmachen, hab ich jetzt aber auch keine Lust zu. Ja. Ich krieg momentan die ganze Zeit, oder ist es eigentlich schon ein bisschen her, aber ich habe die ganze Zeit diese MyHeritage-Werbung bekommen. Kennst du das? Dieses DNA-Zeugs? Dieses Stammbaum. Ja, genau. Ding? Dass du da irgendwie sowas hinschickst. Irgendwie, Alter, jetzt rufst du jemanden nicht alles voll. Das ist Schwedisch. Tut mir leid. Holy fuck. Aber ich bin schon. Also ist das Olli Schulz, der hier sitzt, ey? Oh, holy shit. Ey, geh mal in die Küche, hol dir ein paar Salzstangen, ein bisschen Cola und dann versuch das mal zu regeln. Aber jetzt nicht hier beim Podcast, ey. Ich versuche mich ein bisschen zusammenzureißen. Also, MyHeritage DNA ist eine Firma. Da kannst du, glaube ich, du musst einen Mundabstrich oder sowas machen. Und dann schickst du das da halt hin und dann sagen die dir, wo denn deine Verwandten so herkommen oder deine Vorfahren. Und ich finde das immer super befremdlich. In dieser Werbung siehst du dann so Leute, die sagen, ja, ich bin Deutsch oder ich bin Engländer oder ich bin Franzose, so, ne? So, und dann kriegen die halt das Ergebnis und dann steht da halt, ja, zu 20% Marokkaner, zu 30% Asiate und so, shit. Mhm. Und dann sind sie immer so, oh mein Gott, mein ganzes Leben verändert sich, ich wusste gar nicht, dass ich zu 30% Asiate bin. So, und ich denke mir immer so, ey, was hat denn das mit irgendwas zu tun? Ob du jetzt, du bist immer noch die gleiche Person, was hast du für ein Weltbild, dass du irgendwie deine eigene Identität davon abhängig machst, ob dein Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater einmal kurz in Timbuktu eine Olle gefickt hat. So. Ich muss jetzt zugeben, ich fände es geil, wenn das quasi Pflicht wird für jeden, der in die AfD rein will. Dass er einmal guckt, ja. Wie sehr rein deutsch der doch ist. Und dass sie dann halt wirklich hinterkriegen, ja, scheiße, hier bist halt doch nicht so der rein Deutsche, bist halt wirklich 30% Franzose und ja. 40% Brite und dann erst Deutscher. Haben wir nicht auch im letzten Podcast schon, habe ich auch schon über Rassismus haben wir kurz geredet, ne? Dass wir alles eigentlich Afrikaner sind? Ich glaube ganz ich kurz. Ich glaube, es gab keinen Podcast, wo wir noch nicht das Wort Rassismus gesagt haben. Praktiziert haben, glaubst du? Praktiziert, gesagt, also dass es irgendwie vorgekommen ist. Rassismus spielt irgendwie immer ein Thema in unserem Podcast. Es ist ganz, ganz komisch. zwei weiße gut, Männer du, reden über die Wollte ich gerade sagen. Am besten wäre es dann so, wenn wir noch mit so Sex oder sowas anfangen, so Sex-Tipps geben. Sex-Tipps ist. Aber jetzt, das kann ich auch nicht verstehen, warum es so viele Sex-Podcasts gibt. Also. Ich kann es schon verstehen, warum es die irgendwie gibt. So, alles gibt es ja irgendwie, aber warum hören das Leute? Das verstehe ich halt auch nicht so ganz. Na gut, wenn es dann einfach unterhaltend ist, ich glaube, es gibt doch hier diesen einen, ich habe vergessen, wie der Sex-Podcast heißt, mit so zwei Mädels. Ja, dann ist das geil. Dann kann man sich das so angucken, wenn die zwei Fotzen da über Penislänge reden. Ja, die brauchen auch einen zwischen die Beine. Ja, so denken wahrscheinlich einige, die das hören, aber oder könnte man meinen, aber ich glaube tatsächlich, dass die meisten, die diesen Podcast hören, Frauen sind, die halt das hören. Und die sind wohl auch sehr sympathisch und lustig. Deswegen Ja, ich muss zugeben, den einzigen Podcast, den ich höre, das ist der Langeweile-Podcast. Der Langeweile-Podcast, jetzt auf Spotify, iTunes und da, wo ihr sonst immer auch eure Podcasts herbekommt. Gleich. Einfach mal ein Follow da lassen, einfach mal einen Comment da lassen. Jetzt mal im Ernst, ich habe mir bis jetzt noch keinen von den Podcasts angehört, deswegen kann ich da jetzt nicht so die gute Meinung oder schlechte Meinung oder generell eine Meinung davon dazu äußern. Das Einzige, was ich so an Unterhaltungspodcasts wirklich mir anhöre, das ist halt Fest und Flauschig. Und sonst sind das sehr viele Infosachen, die ich mir reinziehe. Ich höre halt wirklich gar keine Unterhaltungspodcasts mehr irgendwie oder also alles, was ich, nee, also Podcast halt eigentlich gar nicht mehr zur Unterhaltung, sondern dann eigentlich nur Nachrichten, und manchmal irgendwie dann so Philosophie-Podcasts oder sowas, Sein und Streit oder so von Deutschland, Kultur-Zeugs, sowas eher. Aber jetzt so zur Unterhaltung eher weniger. Ich gucke gerade ganz, ganz viele, ich hatte letztens so einen Conan-Marathon, wo ich mir alle Conan-Videos angeguckt habe. Ach du Scheiße. Super lustig, hatte ich nämlich vorher gar nicht so krass auf dem Schirm, wenn er da so durch die Welt reist und ist ja auch einer der Schreiber von den Simpsons. Ja, tatsächlich. Komm. Auch einer der ersten, wo die Serie noch gut war auch, tatsächlich. Und auch noch gute Bewertungen bekommen hat. Ja, also die ersten 10, 12 Staffeln, die sind wirklich so die besten. insgesamt. Ich glaube, ab Staffel 7 oder so, da wurden schon die ersten Writer ausgetauscht. Und ich glaube, ab da gehen auch die IMDb-Bewertungen, die ja sehr, sehr wichtig sind, schon so langsam in den Keller. Also so wirklich, man sieht das wirklich, das ist so eine Kurve, die so langsam bergab geht, aber dann auch irgendwann stagniert ganz weit unten bei 6. Wie ist das denn? Du bist ja Rating-Jonah. Du weißt ja ganz genau, was Sache ist. Der rote Rating. Rotten. Was ist denn jetzt, also was ist besser, Rotten Tomatoes oder IMBD? DB? Eine Anfängerfrage. IMDb. Weil ich mich mit Rotten Tomatoes überhaupt nicht auskenne. Ich verstehe das im Prinzip nicht mal. Ich war noch nie auf dieser Website. Ich dachte früher immer, das wäre so eine Verarsche-Website. Also, dass man halt, wenn man da ganz viel eine hohe Punktzahl hat, dass das dann besonders schlecht ist. Weißt du, so die goldene Himbeere quasi. Mhm. Oder wie die heißt. Das dachte ich immer, aber ich glaube, ist gar nicht so. Ne? Naja. Mhm. Also, IMDb ist gut. Alles klar. Dann unterstützen wir auf jeden Fall auch mit diesem Podcast IMDb. Kommt alle mal da auch zu IMDb. Und bewertet auch. Wer bewertet das denn? Sind das dann die Leute, die es bewerten, oder gibt es dann so eine Jury? Also, die IMDb-Bewertungen sind alle Menschen, die einfach alle da User. Alle User, die da angemeldet sind. So, was ist halt gut ist, weil dann hat da ein Film irgendwie 200.000 Bewertungen oder sowas, wenn der erfolgreich war im Kino, oder vielleicht auch noch mehr. Und dann hast du halt so einen schönen Massengeschmack-Durchschnitt irgendwie. Mhm. Aber natürlich sind das auch Filmfans, die auf so einer Seite angemeldet sind. Da muss man natürlich auch dazu sagen. Und du hast noch den Metascore, also die durchschnittliche Bewertung von professionellen Filmkritikern wird da auch noch angezeigt. Ja, super. Also so ein bisschen wie bei Amazon, wie viele Sterne dann quasi da so vergeben werden bei den Bewertungen, Produktbewertungen. Ja, genau. Ich muss ja zugeben, ich habe keine Ahnung, wer sich zum einen die Zeit nimmt, sich den Aufwand macht und dann quasi irgendwelche Produkte wirklich bis ins Detail bewertet in den Kommentarleisten von Amazon. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall, die es machen. Macht weiter so. Investiert eure Zeit, dass ich dann wenigstens so ein bisschen eine halbwegs fundierte Meinung mir da rausziehen kann. Ich find das auch prima. Ich habe mir ja letztens erst einen Laptop geholt oder so ein Ultrabook, ne? Ziemlich gut, von Acer. Bin bis jetzt zufrieden. Und das habe ich mir auch bei Amazon geholt. Und da gibt es halt neben den ganzen Bewertungen und sowas, kannst du da auch Fragen stellen, die User, die sich das dann gekauft haben, ich denke mal, die kriegen dann irgendwie eine E-Mail oder sowas, dass da jemand eine Frage gestellt hat und dann können die das beantworten. So, und oft steht dann da irgendwie sowas, wie lange hält denn der oder kann man den Akku denn wechseln oder so? Und dann schreiben da Leute wirklich drunter, ja, sorry, das weiß ich leider nicht. die Frage kann ich leider nicht beantworten. Dann musst du leider wieder anders fragen. Tut mir leid. Ciao. So, dann, ey. Das ist einfach dumm. Apropos Akku aufladen, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, dass wir mal vielleicht so eine kleine Pause machen, uns mal so zurücklehnen, uns ein bisschen dahin entsinnen, wo wir eigentlich herkommen, wo wir hinwollen. Und wenn diese Fragen alle geklärt sind, dann melden wir uns dann gleich wieder. So, Entschuldigung, jetzt habe ich noch 3 Minuten Zeit. Ich muss schnell einen kleinen Tobsuchtsanfall loswerden. Dazu schalte ich natürlich mein Mikro rauf. Bitte halten Sie Ihre Ohren zu. So, wenn Sie schon meine Vorlesung von Anfang an besuchen, dann können Sie wenigstens ruhig sein. Ja, und jetzt raus aus dem Hörsaal, alle, die hier nicht sitzen, raus. Aber hopp, hey, ich komme hier oben rauf. Da meinen Sie, ich sage hier unten nur was und meine es nicht so. Die ich erwische, die noch oben sind, die mache ich sowas zur Sau, sage ich Ihnen. Sowas zur Sau. Da schaffen Sie es nicht mehr auf den Ökobauernhof. Raus hier aus dem Hörsaal! Raus, aber flott! Ja, das geht ja noch! Raus! Das macht Spaß, das macht sowas von Spaß. So, jetzt aber schnell zurück, weil ich habe bloß noch 2 Minuten, um die Aufgabe zu Ende zu bringen. Ha, das tut gut. Manchmal wacht man morgens auf und denkt, ich bin so ein kleines Schwein. Aber wenn man dann so einen Tobsuchtsanfall loswerden kann, dann fühlt man sich wieder cool, wie der schärfste Eber. Ja, raus hier! Ja, es ist immer noch weg! Gelacht wird es recht nicht! Ha! Ich bin der Obereber! Oh, das ist doch, jetzt sind wir alle wieder ein bisschen runtergekommen. Jetzt ist es doch ein bisschen entspannter. Hallo und herzlich willkommen zurück zum LWP. Wir sind wieder am Start. Mein Name ist Jonah, dein Name ist Thorsten, dein Name da draußen, den kenne ich nicht, aber verrate mir doch, indem du was in die Comments schreibst. Und ich finde das auch einfach wunderschön, wenn man dann einfach so ein bisschen übertreiben möchte und das auch dann sehr lustig macht, nur dann leider nicht mehr weiß, was man sagen möchte. Schade. Ja. Schade. Nee, keine Ahnung. Das Jahr 2019 ist quasi schon angefangen, wie auch immer. Was mich natürlich extrem interessiert, bin ja eigentlich auch eher so ein esoterischer Mensch, der auch sehr viel darüber nachdenkt, wie so die Sternkonstellationen sind. Beziehungsweise andersherum angefangen, möchtest du denn nicht eventuell mal dein Jahreshoroskop hören? Oh nein, ich mag Horoskope nicht. Nicht so, weil die immer was Dummes bei dir sagen oder weil das nie passt, weil die komischerweise? Die haben immer recht, aber das ist gruselig. Da gucke ich doch nicht rein. Ja, verrat mal. Was? Okay, was bist du denn überhaupt für ein Sternzeichen? Ich Widder? Ich weiß es nicht genau. Ich habe am 25. Januar Geburtstag. So viel kann ich dir verraten. So viel Ach, weiß. Dann bist du ich dann glaub, bist Wassermann? Du, richtig, sein? Du bist der Wassermann. Geil. Und zwar ist dein Element ist als Wassermann natürlich die Luft. Wer könnte es nicht sagen? Und dein Mantra, dein persönliches ist, Vernunft hat Grenzen, Intuition nicht. What? Ja. Hey, warte, Vernunft das hat Grenzen, Intuition nicht. Ach so, warte, Vernunft hat Grenzen, Intuition. Ja, hier gibt es jetzt so verschiedene Kategorien. Ich habe jetzt keinen Bock, alles vorzulesen. Haben die mich gerade beleidigt? Also, das klingt irgendwie ja, man weiß es nicht. Hier sind die Sachen eingeteilt, die Texte sind sehr lang. Was möchtest du hören? Möchtest du so einen Überblick haben, quasi wer du eigentlich bist? Lust und Liebe, Beruf und Karriere oder Körper und Seele? Oder deine Kraftquellen? Meine Kraftquellen, die kenne ich schon. Deswegen würde ich ganz gerne wissen, was denn so dieses Jahr in der Lust und in der Liebe so bei mir passiert. Okay, gut, alles klar. Du hast ja auch extra den längsten Absatz ausgesucht. Du kannst ja vielleicht ein bisschen abkürzen, ja, aber ich bin schon sehr gespannt. Haben Sie Geduld mit den Dingen, vor allem aber mit sich. Dass 2019 emotional turbulent wird, liegt nämlich nicht allzuletzt an Ihnen. Unter Uranus geht Ihr Temperament gern mal mit Ihnen durch. Sie zeigen Seiten, die bislang Stubenabrest hatten, können von jetzt auf gleich völlig anders sein. Dazu lässt Lilith, was auch immer das bedeuten mag, speziell bis Mai ihre Furie los, wenn etwas nicht in ihrem Sinne läuft oder rote Linien überschreitet. Tough für alle, aber unvermeidbar. Fast wie Wachstumsschmerzen. Was hilft? Erstens, sich darauf einlassen, statt um des lieben Frieden Willens alles runterzuschlucken oder in den Job zu flüchten. Zweitens, die Liebe eine Chance geben, von Nähe über Austausch bis Nehmen und Geben. Drittens, Freunden mehr Zeit widmen. Die können zur starken Stütze werden, sofern sie auf sie zugehen. Und viertens, bei sich sein. Dazu müssen sie sich wenigstens einigermaßen kennen, akzeptieren und gut für sich sorgen. Lauter Dinge, die für sie noch nicht selbstverständlich sind. Es gibt also viel zu tun. Dafür erwartet sie ab August, September wieder mehr Liebesglück. Womöglich sogar ein ganz neues. Also, bis auf die grammatikalischen Fehler, die sich in diesen Text eingeschlichen haben, möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass das klingt sehr nach 2018, ehrlich gesagt. Ja. Also, irgendwie den kompletten Mai rumragen, das klingt doch sehr tatsächlich nach meinem letzten Jahr. Ich weiß nicht. Kann auch sein, dass sie das grammatikalisch richtig geschrieben haben, nur ich halt als. Das ist nicht der Liebe? Spasti halt falsch vorgelesen. Irgendwo stand die Liebe, aber müsste es nicht der Liebe heißen? Komm, STRGF, Liebe. Ganz klar. Der Liebe. Ja. Nein, stopp, okay, vielleicht, ich hab's wahrscheinlich falsch betont oder falsch ausgesprochen. Zweitens, der Liebe eine Chance geben. Ja, aber du hast die Liebe gesagt. Der. Ja, dann siehst du, habe ich doch gesagt, alles ich hab halt klar, nicht so okay. Thorsten ist kein gutes Medium. Nee, ich bin halt kein. Das Medium. Nein, stopp. Die Sterne haben halt in dem Moment anders zu mir gesprochen. Die liegen ja auch öfters mal an anderen Stellen. Ich habe tatsächlich öfter, wo du jetzt gerade STRGF gesagt hast, oft habe ich das oder hatte das, dass wenn ich ein Buch lese, dass ich dann manchmal denke, okay, shit, wo stand denn das jetzt nochmal? Okay, jetzt STRGF drücken und dann merke ich, ah nein, fuck, ich bin analog unterwegs gerade, das geht momentan nicht. Generell auch so die Tastenkombination STRGZ wäre auch ganz geil, wenn es die so in Real Life geben würde. Was ist das nochmal? Das ist rückgängig machen. Ja, oder oder STRGC, STRGV. Ja, oder STRG. Ein kleiner Nerdy-Podcast, mega geil. Oder STRG alt entfernen. Ja, STRG alt entfernen, also hier Klammeraffe, also Taskmanager. Ja, genau, um den Taskmanager zu öffnen. Ja, aber ich glaube generell. Um einfach auch mal die ganzen Prozesse zu beenden. Ja, den Reset-Button drücken. Einfach mal wieder von vorne anfangen. Ein paar Nerdy-Suicide-Gags. Herzlich willkommen beim Langeweile-Podcast. Ach ja, genau. Ach genau, was ich noch so geil fand, waren deine Kraftquellen, Entschuldigung. Scheiße, wo hatte ich's denn? Hier vorne. Wow, das ist halt so richtig, Alter. Das ist sowas von. Einfach so eine Wahrsagerin. Hier, das war. Shit, wo hab ich's denn? Fuck. Ja, hey, real life. Doesn't matter. Ihre Kraftquellen. Wassermann reagiert stark auf Düfte. Vanille und Lavendel beruhigen. Basilikum und Lemongrass geben Energie. Emotionales Feng Shui, um Kopf und Seele zu entrümpeln. Tanz, Aerobic, Power-Meditation. Uranus-Energie braucht Auslauf. Ihr inneres Team besser kennenlernen, wer motiviert, wer bremst. Ich verstehe irgendwie nur 50% der Dinge. Ich verstehe es wirklich nicht. Ist egal. Auf jeden Fall, du musst ganz viel, also so Vanille und Lavendel. Für dumme Menschen? Warum? Vanille und Lavendel, die beruhigen dich. Und Basilikum und Lemongrass, das was ist, auch immer das sein soll, die geben dir Energie. Ja, und du sollst ganz viel Tanz, Aerobic und Power-Meditation machen. Das ist keine krasse Erkenntnis, dass Lavendel und Vanille einen irgendwie beruhigt. Also das trifft jetzt auch nicht nur auf mich zu. Und dass Limette irgendwie anregend ist, ja, hast du schon mal in eine verfickte Limette reingebissen? Natürlich ist das anregend. Also das hat nichts mit Wassermann zu tun. Oh Gott, ey. Jesus, also ich werde jetzt, also ne, jeder, der es wissen will, der, also, nee, ich lese jetzt nicht vor, was die Krebse dann auch noch zu tun haben. Das ist echt wirklich Bullshit, ey. Da sitzen dann irgendwelche armen Praktikanten und müssen das dann runtertippen, ey. Holy fuck. Das ist richtig. Vielen Dank, Brigitte, auf jeden Fall, für diese sehr genauen Sachen und Jahreshoroskope. Ja. Frauenmagazine sind wirklich sehr, sehr, sehr schlimm. Da steht auch überall der gleiche Scheiß drin. Es gibt irgendwie 16 verschiedene und in allen steht das Gleiche. Das sind die Journalisten, die Ostfalia ausbildet. Ich wollte ja, boah, da bin ich auch so froh drüber. Ich hatte mich letzten Sommersemester, ja genau, stimmt, im 2018, im Sommer habe ich mich beworben bei verschiedenen Medienhäusern für ein Praktikum, freiwillig, ein freiwilliges Praktika. Und dann habe ich mich auch bei der Bunten beworben und da war das dann quasi Videobearbeitung und Cutter. Und ich bin so froh, dass ich da nicht hingegangen bin. Ja, ich kenne diese Online-Videos, die sind wirklich schrecklich. Gott. Da hättest du erstmal komplett irgendwie Daniel Kübelberg-Footage raussuchen müssen und dann da traurige Musik drunter schneiden. Oder am besten noch irgendein Happy Song von ihm, komplett unpassend. Ja, das ist hart, das ist ein harter Job. Aber Premium-Journalismus, den man wertschätzen muss. Ich hab's zum Glück nicht gemacht, bin dann beim Lokalradio gelandet. Jetzt steht für mich im Februar mein zweites freiwilliges Praktikum an. Ich bin ja einer der Glücklichen, die mega fleißig waren in ihrem Studium und noch ein siebten Sondersemester dazu bekommen, weil ich so viel gemacht habe. Extra nochmal dazu. Ich mache mein Pflichtpraktika, was man eigentlich im sechsten Semester macht. Das mache ich im siebten. Und der sechste Semester wird noch einmal schön hier an der Uni verbracht. Warum, Thorsten? Weil ich halt mega fleißig bin. Also war. Das ist, ey, du wirst auch nicht jünger. So, und dann das ist halt so. Und dann halt noch ein Semester dran. Thorsten, ist ein halbes Jahr. Ich mach's ja freiwillig. Es ist ein halbes Jahr Lebenszeit, die dir einfach gestohlen und geraubt wird. Genau. Auf jeden Fall mache ich dann im Februar noch ein Praktikum bei einem anderen Radiosender. Und dann, wenn ich wieder hier bin, dann brauche ich, weil ich dann eigentlich nur zwei Vorlesungstage habe, noch irgendwie so einen 450-Euro-Job oder irgendwie was, wo ich mir die Zeit totschlagen kann. Und jetzt konfrontiere ich dich mal mit meinem ja eigentlichen Problem. Für mich? Ja, genau. Okay. Was kann ich an drei Tagen der Woche, was für einen tollen Job kann ich machen? Du könntest deinen Körper verkaufen. Okay. Könnte man tatsächlich machen. Ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Ich habe mir letztens ein Also in welcher denn? Also so Sexpraktikenmäßig? Nee, ja, oder? Schon so Sexpraktikenmäßig. Ich hatte mir letztens erst eine schöne bei, kennst du Sternstunde Philosophie? Das ist aus der Schweiz. Die haben ja auch ein öffentlich-rechtliches Netz. SRF heißt es, glaube ich. Da haben die halt diese Sendung, wo die sich halt philosophisch mit Themen auseinandersetzen. Und da hatten sie sich auch mit Philosophie, mit Prostitution beschäftigt. Und da war eine Prostituierte, die aber auch Philosophin ist. Aber dann halt auch schon so im High-Class-Bereich, ne? Also wenn, dann würde ich dir auch das empfehlen. Aber ich finde es halt moralisch überhaupt nicht verwerflich oder auch irgendwie. Nein, das überhaupt nicht. Nur die Sache ist die, Du hast eine Freundin, mich, ne? Guck mich mal an. Ja, also, ja, das ist gut, aber das ist, es gibt aber Guilty Pleasures auch im Sexbereich. Oh, geil, das ist eine richtig geile, so eine richtig geile. So eine richtig geile Omi, die auf so einen Lauch steht. 26-jährige Lauchs. Oh mein Gott, es tut mir leid. Eigentlich mag ich es nicht, wenn man über die eigenen Witze so krass lacht, aber das war so eine schöne, so eine schöne Beleidigung, die ich mir gerne einrahmen wollen würde. Ach ja, nee, keine Ahnung. Also es scheitert dann halt wirklich bei mir am Aussehen, würde ich mal eher sagen. Ja, aber ja. Gut, was gibt's noch? Dreimal. Vielleicht, vielleicht so Schwulenzähne. Das wäre dann so Escort für Schwule. Ja, wenn du das machen kannst. Ich weiß nicht, bist du für so. Für Geld kann ich alles machen. Echt? Ja. Oh, ich hätte da auf jeden Fall Grenzen. Ja, sonst, du meinst dreimal in der Woche, ne? Genau. Also ich habe halt zwei Vorlesungstage und dann bräuchte ich quasi zwei oder drei Tage die Woche über irgendwie was man so machen kann. Gut, wann ist das? Wann? Weiß ich noch nicht ganz genau. Nee, aber also jetzt nächstes Jahr irgendwann, ne? Genau, also jetzt das nächste Frühling und Sommer quasi. Okay, gut, dann müssen wir einfach jeden Tag ab jetzt eine klasse Podcast-Folge raushauen, sodass wir dann irgendwie Patreon-mäßig pro Folge 50 Euro bekommen von unseren Zuhörern. Und dann machst du einfach das hier dreimal die Woche. Boah, ich glaube, das ist voll der einfache Plan. Also ich finde echt gut, wie du einfach auch Leute unterstützt und denen hilfst. Sonst mit Obsthändler. Halt kann man auch machen. Obsthändler. Obst mit Obst handeln. Mhm. Ich glaube, ist ein einfacher Job. Es hat eine lange Tradition. Obst, eine Erfindung fast so aus alt, dem fast 17. So alt Jahrhundert. Fast so alt wie die Prostitution. Wenn nicht sogar älter. Obsthandel, das älteste Geschäft, Gewerbe. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Ach, keine Ahnung. Ich habe halt keinen Bock, irgendwie bei Rewe oder sowas dann da Regale einzuräumen oder so ein Scheiß. Du bist doch ein ausgebildeter. Ich habe keine Ahnung. Mensch. Was hast du eigentlich studiert für eine Scheiße? Tut mir leid, aber was will man denn damit? Medienmanagement, davor habe ich schon eine Ausbildung gemacht, kaufmännisch. Und ich war ein Jahr in Trumpland. In Trumptown. Ja, in Trumptown. Na gut, aber wenn du quasi schon fast fertig bist mit dem Studium, da kannst du doch auch irgendwie einen Schreiberjob oder sowas dir suchen. Also ich an deiner Stelle, ich wäre ja dann quasi ausgebildeter Journalist, so wenn ich fertig bin mit dem Studium. Ja, wenn du stopp. Wenn du dein Volontariat dann noch hast, dann kannst du dich als ausgebildeter Journalist beschimpfen. Naja, ich würde sagen, dass das Studium schon eine Ausbildung zum Journalist und zum PRler ist. Ja. Das würde ich schon so sagen. Ja. Ja, ich habe auch irgendwie sowas gedacht, also vielleicht irgendwie hier in Braunschweig hat ja FFN eine kleine Sendeformats-Dingsbums-Sache, hast du nicht gesehen? Ressort? Genau. Nee, also ein Sender halt. Ja. Ansonsten, Sender, das war das Wort, ja. Genau, Sender, das war halt dieses, das sind diese komplizierten Wörter, die ich halt. Der FFN-Sender, der hat hier ein Wort. Und ansonsten halt, keine Ahnung, hier so VW, die sind ja auch ganz stark hier in der Gegend, was so ja, gut, aber ich PR-Sachen angeht. Ach so, okay. Ja, klar. Ja, wenn man da was machen kann, dann wäre es natürlich cool. Mhm. Ja, das sind so meine Probleme, die ich habe im Moment. Aber du bist ja zum Glück jetzt ja bald in Leipzig. Wann ziehst du eigentlich um? Ich ziehe um zum Ende Januar ziehe ich um. Ja. Und wirst du den ganzen Quatsch hier vermissen? Nee. Ich weiß noch gar nicht, wie wir das machen mit der Aufnahme und sowas. Ich muss mal gucken. Hey, wieso? Du nimmst dein Mikrofon mit und dann geht's ja weiter. Ja, klar. Aber es ist halt eine Vierer-WG, ne? Da muss ich mal gucken, wie doll ich da Rücksicht nehmen muss auf meine Mitbewohner. Hier, komplett egal. Scheiß auf den Typen. Aber, das hat er auf jeden Fall gehört. Aber in so einer Vierer-WG, da ist schon dann, glaube ich, das Ganze noch mal ein bisschen komplizierter. Weil da gibt es mit Sicherheit dann auch eine Person, die sich mindestens darüber aufregt, oder? Oder ja, könnte zumindest sein, dann, so muss man schauen. Dann machen wir es halt einfach so, wir stellen, wenn wir es aufnehmen, stellen wir die Mikrofone auf ganz leise ein, sodass wir halt mega laut da reinschreien müssen. Der Flüster-Podcast. Ja, oder so ein ASMR-Podcast. So oh, eine, ja, komplette, oh, das wär geil. Eine komplette Episode, wo wir einfach nur so flüstern. Wo wir flüstern und richtig gute Gags raushauen. Und so. Aber vor allem die Gags. Vor allem die Gags sind dann richtig der richtige Hammer. Sind wir eigentlich Stereo? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind Mono, aber es ist. Hey! Okay. War das eine Binde? Hast du gerade eine Binde ins. Das ist so ein Notizzettel-Ding. Ach so, Alter. Das ist eine aus wie Binde. Eine Binde. Ich dachte, warum liegen denn deine Binden auf dem Schreibtisch? Die sind ja normalerweise sind sie ja halt in meinem Anus, da wo sie hingehören, aber. Ach, Thorsten. Sind halt leider nur Notizzettel. Vulgär, Thorsten. Ich habe ja, vorhin. Das ist aber echt erschrecklich bei mir manchmal, oder? Vulgarität. Ja, schon so ein bisschen. In so einem professionellen Setting, wo wir hier quasi so sprechen, da ist das halt echt nicht ganz so. Ich finde es wichtig, das Ganze zu dosieren. Das ist ein schwieriger Grad, auf dem man entlang balancieren muss. Aber ich glaube, so ein bisschen Vulgarität ist gut und trägt auf jeden Fall zur komödiantischen. So eine komödiantische Prise verleiht es dem Ganzen immer mal wieder. Aber wenn es dann zu viel wird, dann wird es halt einfach nur vulgär, Thorsten. Und da muss ich dich jetzt auch einmal ermahnen. Okay. Ist das so Strike 1 oder ist das sowas? Strike 3. Du bist so raus, Thorsten. Du bist so presseratsmäßig. Ich krieg dann halt eine Rüge, aber das also macht halt egal. Nichts. Ja. I don't give a fuck. Ja. Vorhin habe ich einen Artikel gelesen, der hieß 16 Gewohnheiten, die du jeden Tag tun solltest, wo ich mir so dachte. Warte, stopp, stehen da dann so Sachen dabei wie atmen oder trinken? Naja, da steht halt so Classic, sowas wie meditieren und sowas, aber wo ich mir dachte, ey, wenn ich überhaupt 16 Dinge tun würde an einem Tag, ich glaube, dann, ich glaube, das wäre schon mal ein Fortschritt, aber dann. Also das steht halt so Sachen wie 10 Minuten meditieren oder nur 20 Minuten Sport am Tag und du bist schon eine ganz andere Person. Nur eine Stunde am Tag lesen und du bist sehr, sehr viel gebildeter. Aber wenn man diese ganzen Dinge macht, die da stehen, dann ist der Tag einfach vorbei und man hat keine Zeit mehr zu arbeiten und hat kein Dach über dem Kopf. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Oder du wirst halt obdachlos. Exakt, das ist die Definition von kein Dach über dem Kopf. Nee, aber ich meine, also du, also ach so, Opfer ist halt nicht so schlimm. Opferlos. Also du opferst also quasi alles, du bist opferlos und obdachlos. Jetzt hast du es auch schon gemacht. Ja. Ja. Und also der obdachlose Philosoph, oder was? Genau, richtig. Also du willst es halt so. Das ist halt, du richtest dein Leben danach aus. So ein bisschen so tibetischer Mönch, nur halt ohne Tibet, ohne Mönch und ohne Haus. Es gibt tatsächlich eine philosophische Richtung, die genau das macht. Wow, Minimalismus, ey. Oder? Ja, im Prinzip ist es das. Alter, wenn mein Bruder diesen Podcast hört, der studiert ja Philosophie, der wird mich knechten. Das ist ja der Vorteil, hört ja eh keiner. Gags auf unsere Kosten. Ich glaube, die Stoa, sind das die auf so viel auch. Ja, das Stoa hört sich eher so an wie so eine sehr aggressive Techno-Tanz, Rave-Tanzweise. Ja. Finde ich geil. Achtung, Achtung und herzlich willkommen zu den News des Langeweile-Podcasts. Die News. Okay. Wir haben folgendes Problem in der Genforschung. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Thorsten. CRISPR. Sagt dir das was? Knistert's da bei dir? Ja, ich bin voll dabei. Stopp, bevor wir jetzt weiterreden, hast du dir das auf Netflix angeguckt, wo das quasi im Detail in 20 Minuten erklärt wird? Nein, aber ich nehme an, dass du das gemacht hast und ja, genau. Gleich mal direkt zu dir über, weil ich glaube, du hast sehr viel mehr Ahnung. Weil ich wollte jetzt eigentlich über die Complex mit die CRISPR-Cornflakes reden, aber gut, wir können auch. Ja, also CRISPR, das Prinzip ist halt, wenn man es ziemlich simpel runterbricht, ich hoffe, ich sage jetzt auch nichts Falsches mehr, es ist schon 2 Monate her, dass ich mir das reingezogen habe. Auf jeden Fall geht es darum, dass quasi Forscher in die DNA reingehen und dann gewisse DNA-Stränge einfach dann verändern. Ja, was ist denn? Die gehen in, machen, stellen sich in einem Schrumpfstrahler, dann spazieren sie in die DNA rein. Also ich weiß nicht, mit einer Schere, hast du schon mal, ich weiß nicht, ob du schon mal Peter, ich weiß nicht, ob du schon mal Löwenzahn und Peter Lustig gesehen hast. Ja, aber du musst die Sachen so simpel runterbrechen, wie es geht, und dann darf sich auch dann gerne darüber lustig machen, aber dann bist du halt Kacke. Explain me like I'm a 5-year-old. Genau, so sieht's nämlich aus. Und die gehen dann da rein und die verändern quasi, wenn man zum Beispiel von den Genen her, also in der DNA, Krankheiten hat, die übertragen wurden von deinen Eltern oder von irgendwelchen Vorfahren, dann so deine DNA-Stränge, dass du dann quasi zum Beispiel resistent bist dagegen. Vorteil, Nachteil, es gibt natürlich dann extrem viele Vorteile, wie es könnte zum Beispiel so sein, dass es auf der Welt keine Krankheit mehr geben könnte. AIDS würde nicht mehr existieren oder Masern oder was weiß ich. Auf der anderen Seite haben die Leute natürlich dann auch immer voll die Angst davor, dass man dann ja so Gott spielt im Endeffekt, dass man dann so den perfekten Menschen erschafft. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg und was das eigentliche CRISPR bedeutet, ist noch nicht das, was die Leute sich so als Horrorszenario vorstellen, aber das so, sag mal, im groben Kontext. Ansonsten, was richtig geil, also auf jeden Fall was richtig gut ist, kann man sich gut, ist so ein kleiner, auch vielleicht so ein Tipp von mir, was bei Netflix im Moment so läuft, ist eine kleine Serie, Miniserie, die heißt Netflix Explained und die haben immer so Ausgaben, die sind so 15 bis 20 Minuten lang und haben dann so 15 Themen, wo die dann quasi im Detail irgendetwas dann halt aufbereiten. Und unter anderem ist es halt auch CRISPR. So, ich glaube, und jetzt geht's zu den CRISPR-Cornflakes. Nee, jetzt geht's noch mal ganz kurz, bevor ich gleich damit weitermache, geht's zu Netflix. Weil, ey, Netflix-Ding gibt auch die Ideen aus, oder? Die haben eine Serie, die heißt einfach nur Hunde. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, aber die heißt einfach nur, die Serie heißt Hunde. Da geht's um. Ach, Netflix Dogs. Ja, tut mir leid, ja. Dogs. Ich hab's auf Deutsch. Englisch. Ja. Und das heißt einfach Hunde. In der Staffel 1 geht's um Hunde. In jeder Folge geht's um Hunde. Und es ist einfach ein Hunde-Format. Naja, aber jetzt zurück zu den genmanipulierten Babys. Was ich nämlich ein sehr interessantes Thema finde. Ich glaube, der Hauptkritikpunkt war gar nicht, dass man irgendwie Gott spielt oder genauer wissenschaftlicher gesagt, dass man Evolution spielt. Sondern dass du quasi diese, also es wurden jetzt tatsächlich 2 Babys genmanipuliert. Angeblich. In China. Ja. Angeblich. Angeblich, aber höchstwahrscheinlich. So. Also alle gehen gerade, also das ist wohl, es ist wohl ein Ding. So. Es wurde jetzt noch nicht offiziell bestätigt, aber ist, alle gehen davon aus. So. Genau, und diese Babys, die können jetzt wohl sich nicht mehr anstecken mit dem HIV-Virus. Und der größte Kritikpunkt ist halt, dass es einfach, das sind ja wirklich, das sind menschliche Wesen, die da geboren werden und du gehst halt einfach ein Risiko ein, was du überhaupt nicht abschätzen kannst als Wissenschaftler, für ein Problem, was nicht mal ein Problem ist, weil AIDS, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber du kannst mittlerweile, wenn du dich mit dem HIV-Virus ansteckst, dann kannst du Tabletten nehmen, die den Virus so krass eindämmen, dass du sogar nicht mehr ansteckbar bist. Also du kannst dich mit HIV infizieren, dann, wenn es früh genug, soweit ich das weiß, früh genug entdeckt wird und dann Tabletten nimmst, kannst du sogar wieder ungeschützten Geschlechtsverkehr haben mit anderen Menschen, ohne dass sie sich anstecken mit HIV. Das heißt, AIDS ist nicht mal mehr so ein großes Problem. Und trotzdem wird da so ein riesiges Risiko eingegangen bei diesen beiden Kindern. Also, weil du weißt ja überhaupt nicht, was passieren wird später. Im Endeffekt heißt es ja natürlich auch dann Designer-Babys und die, es ist jetzt nicht so, dass dann quasi das Kind auf die Welt kommt schon und das dann daran rumgebastelt wird, sondern es wird halt quasi in der Eizelle schon rumhantiert. Genau. Im Genom. Gnom. Genom, genau. Ja, klar, dann so Designer-Babys und so rassistische Tendenzen oder was auch immer kann man dann natürlich auch damit ausleben. Mhm. Das ist aber dann nochmal ein anderer Kritik. Also ich finde, das ist halt, ich stehe dir auf jeden Fall bei, dass das halt auf jeden Fall berechtigte Risiken gibt. Aber ich finde es halt auch immer extrem schwierig, wenn sich dann wieder die ganzen Journalisten da draufschmeißen oder dann, also ich möchte gar nicht davon anfangen, was dann in den Kommentarspalten da los ist unter irgendwelchen Beiträgen von der Tagesschau oder sowas, wenn es dann um das Thema CRISPR geht. Wenn dann die ganzen erzkonservativen Katholiken dann da wieder um die Ecke kommen, dass das ja gar nicht geht. Auf der anderen Seite, wie willst du denn, also man muss ja immer irgendwie vorankommen, so in der Wissenschaft, im Leben, in der Philosophie, wie auch immer. Jetzt gibt es halt diese Möglichkeiten und wie man sieht, wenden einige Ärzte das ja schon an. Es wäre doch eigentlich eher sinnvoller, sich darauf zu einigen, in welcher Art und Weise man das benutzen darf oder auch nicht, exakt, bevor man jetzt dann wieder Sachen einfach per se ausschließt. Okay, das war aber schon, was halt eine wichtige Information ist dabei, das war schon kompletter Konsens in der wissenschaftlichen Welt, dass man genau das eben nicht tut, weil es da halt um menschliche Lebewesen geht, wo man halt die Risiken überhaupt nicht abschätzen kann. Und für diesen einen Menschen ist sein eigenes Leben ist ja quasi seine Welt so, und du zerstörst quasi eine ganze Welt, wenn du da irgendwie einfach, das ist ja nicht mal nötig, so wie ich ja eben schon gesagt habe. Und dann halt so ein Risiko eingehen, ist halt einfach dumm. Und da war sich die komplette Wissenschaft eigentlich einig, aber natürlich wird es irgendwann, wenn man es machen kann, dann macht man es auch, ne? Also es wird irgendeinen wird es immer gehen. Es gibt immer irgendeinen Dr. Frankenstein, der dann da steht und sich dann da seine Menschen zusammenbasteln wird, solange man die Möglichkeit da hat. Da wird nichts dran vorbeigehen. Ich finde aber, das hat auch gar nicht so viel zu tun mit erzkonservativ, und ich will nicht, dass irgendwie, dass man jetzt hier Gott spielt oder sowas. Ey, wenn man wissenschaftlichen Fortschritt haben kann, finde ich es ja schön und gut und toll, aber wenn du dann halt wirklich mit Menschenleben spielst, weil du weißt ja nicht, was das für Folgen hat, und auch was das für die nächste Generation ist. Ja, die Argumentationsstruktur bei diesen, sag ich mal, ich sag jetzt einfach mal Christen oder gläubigen Menschen, ja, ist halt einfach so. Bei diesen Christen. Ja, die sind halt wirklich halt voll out. Ich weiß auch nicht. Stoa, das ist das neue krasse Ding. Das müssen alle quasi machen. Das ist cool. Das ist richtig. Die argumentieren eher damit nicht von wegen, wie du das jetzt gesagt hast, sondern eher im anderen Sinne von, man darf generell gar nichts machen, so was den Mensch angeht. Nur Gott bestimmt das alles, was da passiert. Und bitte auch keine Verhütungsmittel und so weiter und so fort. Das ist ja eher der Strang, wo sie dann da drauf gehen. Mit denen kannst du da nicht so beruhigt reden. Aber wenn du dir einmal die Kommentarleisten da anguckst, dann wird dir halt mega schlecht. So. Das verstehe ich auch gar nicht, warum man keine Verhütungsmittel benutzen kann. Also, oder sollte. Also, das mit der Abtreibung, gut, das kann ich dann noch logisch, kann ich das. Also ich bin nicht deren Meinung, aber ich kann deren Schlüsse, auch wenn sie unlogisch sind, aus meiner Perspektive nachvollziehen. Aber was hat das jetzt, also warum darf ich denn kein Kondom benutzen? Wem schade ich denn da? Ja, die gehen dann halt quasi ihren Gedankensweg dann halt konsequent zu Ende, dass halt quasi Leben schon beginnt, wenn die Spermie quasi mit der Eizelle verbunden wird oder noch früher am besten. Dass quasi die Eizelle schon Leben ist. Aber wo kommt denn die einzelne Spermie her? Die hat doch auch wieder irgendeinen Ursprung von irgendwas, was man da auch nicht kaputt machen darf. Oder? Hängt nicht alles irgendwie miteinander zusammen? Ja, Spermien werden ja quasi im Hodensack gebildet. Dann darfst du auch keinen Kaffee trinken, weil Kaffee reduziert ja deine Spermienanzahl. Das heißt, Kaffee tötet Babys. Ey, ohne Witz, wenn du einmal zusammenfassen wollen würdest, was Kaffee alles kann und was er nicht kann und was er quasi für Krankheiten behebt, ich glaube, dann sitzen wir hier morgen noch. Ey, das ist das halt so. Ich glaube, das ist das größte Fake-News-Getränk, was es überhaupt auf der ganzen Welt gibt. Was es alles kann und was es nicht kann. Ja, wo gibt. Das ist halt, das untermauert das noch. Krebshemd, krebsfördernd. Ja, also ich so finde es halt beides. Ja, na klar. Kriegst einen größeren Penis, kriegst einen kleineren Penis. Kriegst einen Penis. Kaffee. Kriegst einen Penis, genau. Alles, ja. Kaffee ist aber geil. Ich trinke keinen Kaffee. Ja, ich schon. Keine warmen. Hab ich das schon mal gesagt? Ich trinke keine warmen Getränke. Ja, das hast du schon mal. Tut mir leid, haben wir leider schon drüber geredet. Ja, schade, schade. Gutes Thema, aber was bei mir gerade so ein Ding ist, glückliche, bei YouTube glückliche Songs, also so irgendwelche Happy Songs wie Happy Birthday oder We Wish You a Merry Christmas, We Wish You a Merry Christmas. Stimmt, das sind ja nur noch 340 Tage bis Weihnachten. Oh ja, stimmt, geil. Hast du schon Geschenke, Jona? Warte, noch ganz kurz. diese, und nein, ich habe noch keine Geschenke, um das Thema auch jetzt schon direkt wieder abzuhaken. Ja, ich wollte gerade sagen. Diese Songs in so einer, gibt es auf YouTube in so einer Sad-Version, dass dann quasi alles in Moll gespielt wird. Und das ist super geil. Dann klingt selbst so Songs wie Jingle Bells, was halt einem wirklich zum Hals raushängt, der Song, und ätzend ist, klingt dann auf einmal mega episch und super geil einfach. Das ist wirklich cool, muss dir mal geben. Einfach so, kann ich dir nachher mal Links schicken. So Sad-Versions von irgendwelchen geilen Happy-Songs. Ich habe ja für unseren Abschluss-Podcast von 2018 habe ich ja unsere In-Memoriam-Section habe ich ja auch unterlegt mit so Piano-Sachen. Und dann sind halt genau solche Sachen rausgekommen, wie du auch gerade gesagt hast. Ich habe einfach stumpf eingegeben bei YouTube Sad Piano. Und dann kamen da halt auch mega viele Sachen dann dabei raus. Rum, wie auch immer. Bin jetzt nicht so der größte Fanboy, wie du das jetzt hier quasi im Moment so bist. Aber ich kann dich da auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen, muss ich zugeben. Danke, das finde ich schön. Hast du denn generell irgendwelche guten Vorsätze oder generell bist du so ein Typ, der dann sagt, ja, ich habe ganz viele Vorsätze fürs neue Jahr und das muss noch passieren und so weiter und so fort? Oder das ist eher sowas so, passt. Passiert nee. It could wie it could. Ich habe da keine Vorsätze. Ich finde das auch blöd, wenn du irgendwie sagst, ja, jetzt zum neuen Jahr mache ich mir den Vorsatz, aber dann ziehst du auch auf jeden Fall durch. Ey, du kannst ja jederzeit damit anfangen. Da musst du nicht warten, nochmal extra eine Woche, jetzt nur Scheiße in dich reinfuttern, bis du dann Sport machst. Fang doch jetzt direkt an, Sport zu machen. Viel, viel schlauer, ja. Leute. Das ist für mich einfach irgendwie. Oder genauso Sinn. Wie die letzte Zigarette. Es ist jetzt meine letzte Zigarette. Also ich kann dieses Prinzip nachvollziehen, dass man sagt, okay, jetzt noch einmal irgendwie, da kann ich mich schon mal geistig drauf vorbereiten, okay, dann geht's los, so. Aber dann sag ich nicht, okay, jetzt Silvester, sondern sag ich, okay, heute ist das letzte Mal, dass ich das mache. Und dann morgen direkt geht's los. Dann kann ich mich auch geistig drauf vorbereiten, aber muss ich noch eine Woche lang denselben Scheiß immer noch machen, weißt du? Ja, nee, bin ich voll komplett deiner Meinung. Ein paar Sachen habe ich vor. Ich muss noch ganz viele, ich ziehe ja um nach Leipzig und ich ziehe in eine möblierte Wohnung und habe jetzt hier natürlich noch ganz viele Sachen rumstehen, die alle weg müssen. So, und da versuche ich gerade ein paar Dinge bei eBay zu verkaufen. Ich glaube, viele Sachen will ich einfach, wenn ich mich hier so umschaue, wohl entsorgen müssen, einfach irgendwie wegschmeißen oder so oder verschenken. Mal schauen. Aber jetzt so, ich versuche gerade ich habe noch ein Longboard, ey, von als ich 15 war oder so, habe ich noch ein Longboard stehen, komplett gelogen, bin ich letztes Jahr noch mitgefahren. Aber ich habe hier ein Longboard und das muss weg. Das steht jetzt aber gerade in eBay drinne, also auch geil, hast du schon irgendwelche coolen Nachrichten von bekommen? Nee, ich habe es auch bei eBay, nicht bei eBay Kleinanzeigen, sondern bei eBay reingestellt, mit Bieten und sowas. Man muss es ja sogar noch einpacken, ne? Nee, ich habe geschrieben, die sollen den Scheiß abholen. Aber deswegen bietet halt auch keiner, was ziemlich dumm ist. Ja, also Kleinanzeigen würde, glaube ich, da in dem Sinne ein bisschen weiterhelfen. Ich glaube tatsächlich auch, aber ich will auch kein Longboard einpacken. Ich weiß nicht, wo muss ich da hin? Muss ich zur DHL irgendwie, so ein extra zum Post? Longboard-Verpackerei. Es gibt auch für jeden Scheiß gibt's alles. Ja, das ist alles sehr kompliziert, deswegen habe ich da keine Lust drauf. Aber das sind so die Dinge, die ich noch machen muss. Also hier ein bisschen entrümpeln, ein bisschen entsorgen. Schauen, was ich mit meiner Gitarre mache. Kannst du doch mitnehmen. Ja, aber 10 Quadratmeter sind das nur. Das ist super eng. Das ist 10 Quadratmeter so, okay. Jetzt könnte man hier einige mittelmäßige Gags raushauen, aber die habe ich gerade unterdrückt. Sehr gut. Dann, ich habe mir auch gerade einen Furz unterdrückt, muss ich zugeben. Herzlichen Glückwunsch. Für dich, für mich und für uns alle. Für Deutschland. Für Deutschland habe ich es. Genau, ich hab den Furz unterdrückt. Für Deutschland. Und ich glaube, für Deutschland wäre es auch besser, wenn wir jetzt so langsam wieder ein bisschen zum Schluss kommen würden. Ich habe nämlich ehrlich gesagt nichts mehr auf meinem Zettel. Ich könnte jetzt sagen, das wäre jetzt eine richtig geile Ableitung gewesen und das ist Schluss und Aus und Ende, aber ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Hast du noch was auf deinem Zettel? Irgendwas ganz Wichtiges, was du noch unbedingt loswerden möchtest? 1000 Sachen, die wir uns für den nächsten Podcast aufsparen werden. Oh, krass. Das ist dann boah, da bin ich schon sehr neugierig darauf, was dann vielleicht dann nächste oder übernächste Woche oder so passiert. Auf Wiedersehen. Tschüss, ciao. Jona, und du noch was? Bis dann noch. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Was? Ciao. Tschüss.